Wir wohnen in Bergedorf, aber heute sind wir von Hahnstedt hierhin gefahren. Wir haben eine Jugendfreizeit im Haus Nazareth gehabt am Wochenende. So, es war nicht so weit entfernt, aber wenn man im Haus mit 30 oder 40 Teens ist, das ganze Wochenende, wird er ein bisschen müde. Und für euch ist das nicht so schlimm, weil ihr Deutsch natürlich redet. Mein Gehirn muss sein bisschen so wenig langsamer rein wird. Einfach schrei das Wort, was ich brauche im Moment, wenn ich eine Pause, was bedeutet das? Also einfach schreien. Es ist okay. Es ist in Ordnung. Und natürlich auch, wie letztes Mal, Amen oder Amen oder Preach it, Brother, oder you know, Kraft geben, unterstützen, wäre auch cool. Mindestens soll die Predigt heute unterhaltsam sein, weil ich viele hebräische schwere Namen auf Deutsch versuche zu sagen. Warum muss ich das tun, weiß ich nicht auch, aber es ist so. Das Thema heute ist, keine Angst haben. Oder vielleicht ein Präzedenzfall machen. Und normalerweise würden wir eine Geschichte von der Bibel lesen und dann sehen, wie es vom Anfang bis Ende geht. Aber heute fangen wir an mit dem Ende. Mit der Auswirkung von was früher passiert ist. Und dann gehen wir zurück und sehen, warum das passiert ist und was hat David gemacht, dass eine halbe Generation später, was er früher gemacht hat, wollen alle machen. Und zwar einfach. So, wir fangen in 2. Samuel 21 an. Dort sind alle diese Namen. Zweite Samuel 21, Vers 15. Und dann lesen wir weiter davon. Oh, und die Namen von meinen Kindern. Jeremiah und Kayla, die sind dieses Mal hier. Vergiss das, Menschen vergessen, sie sind Kinder, sie sind nicht so wichtig. Nee, die sind ganz wichtig. Und heute ist das auch ein Teil des Themas. Wir müssen nicht nur an uns denken, aber die Generationen hinter uns. Weil was wir machen jetzt, es macht den Weg klar für die, die hinter uns sind. Und so für die Kinder auch heute ein bisschen denken, was kann ich tun, dass die Kinder, die Teenies, die Studenten hinter mir, die das gut schaffen und klarkommen in der Zukunft. Also, 2. Samuel 21, Vers 15. Wieder einmal kam es zum Krieg zwischen den Philistern und Israel. David und seine Männer zogen den Philistern entgegen. David war vom Kampf erschöpft. Ich fühle das. David war vom Kampf erschöpft, als Jishbi, als Nob, ein Nachkomme der Riesen, ihn töten wollte. Ein Nachkomme der Riesen, er ist von der Familie, von derselben Familie von Goliath. Er war mit einem Speer bewaffnet, dessen Spitze 300 Shekel Bronze wog und mit einem neuen Schwert ausgerüstet. So ungefähr 7-8 Kilo war das. Doch Abishai, der Sohn von Zeruiah, kam David zu Hilfe und tötete den Philister. Danach sagte Davids Männer, du darfst nicht wieder in den Kampf ziehen. Wir wollen nicht, dass das Licht Israels erlischt. Danach kam es bei Gab wieder zur Schlacht gegen die Philister. Im Kampf tötete Sibechai aus Husche Saph, der ebenfalls ein Nachkomme der Riesen war. Nochmal, die Familie von Goliath. In einer weiteren Schlacht gegen die Philister bei Gob tötete Elhanan, der Sohn Jairis, aus Bethlehem. Goliath aus Gat. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum. In einer weiteren Schlacht bei Gat trat ein sehr großer Mann. Er war so groß, guck mal, das ist ein bisschen auch unterhaltsam. In einer weiteren Schlacht bei Gat trat ein sehr großer Mann mit 6 Fingern auf jeder Hand und 6 Zehen auf jedem Fuß. Ebenfalls ein Nachkomme der Riesen. wie groß, er war so groß, er brauchte extra Finger und Zehen. Das ist so kein cool. Manchmal wünsche ich, dass ich 6 Finger hätte. Gitarre wäre einfacher. Und ebenfalls ein Nachkomme der Riesen und verhöhnte Israel. Doch er wurde von Jonathan, dem Sohn von Davids Bruder Schama, getötet. Alle 4 Philister waren Nachkommen der Riesen von Gat. Und Gat war der Vater von Goliath. Aber sie werden von David und seinen Kriegern getötet. Wie ist das passiert, dass als Thomas gelesen hat in Vers 11 von 1. Samuel 17, Saul und die starke Krieger Israels haben Angst gehabt. Alle, sie haben sich zurückgehalten und wollten nicht kämpfen, weil Goliath so groß war und sie haben große Angst gehabt. Und jetzt hier in diesem Text lesen wir, dass die Familie von David sagte, guck mal, wir schaffen es. Keine Angst. Und sie haben ohne Angst gegen diese riesigen Männer gekämpft. Und natürlich gewonnen. Wie ist das passiert? Dafür müssen wir zurück zu 1. Samuel 17 gehen. Ein bisschen weiter als die Geschichte, was wir schon gelesen haben. In Vers 31 geht es los. Und das ist der erste Punkt heute. Zuerst müssen wir eine Entscheidung treffen. Zuerst müssen wir so entscheiden, was ist richtig, was soll ich tun, was will der Herr von mir. Guck mal, in Vers 31 bis 37 steht es dort, dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. Mach dir keine Sorge mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Er war ein Kind, er war vielleicht 13 Jahre alt. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen. Stopp. Völlig ausgeschlossen? Aber was passiert gleich? Es war nicht völlig ausgeschlossen. Manchmal, wenn Männer sagen oder Menschen sagen, das können wir nicht tun, das ist keine Frage, das geht überhaupt nicht, ist das nicht die richtige Antwort. Obwohl der König gesagt hat, es ist völlig ausgeschlossen, hat Gott eine andere Meinung. Diese Meinung sollen wir suchen. Diese Meinung, diese Entscheidung sollen wir treffen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Jung, und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlag auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Männer und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Guck mal, David hat, es war schon für ihn klar, was passieren muss. Er hat schon die Entscheidung getroffen. Ich denke an eine Zeit, als meine Frau und ich, wir waren verlobt und waren noch nicht verheiratet vor 21 Jahren. Sie waren nur 12, als wir uns kennengelernt haben. Und ich wollte, dass sie denkt, ja, Jason ist ein echter Mann. So, wir sind zum Meer gegangen, süd von Dallas in Texas. Gibt es ein großes Meer und es ist so groß und tief, dass auf einer Seite gibt es Klippen, worauf man springen kann. Und ich dachte, sie will sehen, was für ein Mann ich bin. Badehose, ohne T-Shirt, fit, sportlich, nicht wie heute. Zur Grenze. 20 Meter. Aber sie guckt mich an. Und jetzt stehe ich hier. Ich kann mich nicht drehen. Es hat ein bisschen gedauert, vielleicht nicht so lang, aber es hat so gefühlt, dass es 2 oder 3 Minuten war. Aber habe ich ganz kurz, ich springe. Und bin ich losgegangen. Und zum Glück bin ich nicht gestorben. Oder? Okay. Ich habe die Entscheidung getroffen und was kommt nächst, ist einfach der nächste Schritt. So, wir müssen Gott fragen, Herr, was willst du von mir? Was ist am wichtigsten? Manchmal denken wir, meine Zukunft ist am wichtigsten oder für die Familie, das und das und das, diese sind praktische Dinge, die sollen wir tun. In Kapitel 16 hat Samuel schon David gesalbt als König. Er hat eine große Zukunft. Er sollte König Israels werden. Er hat viel nach diesem Krieg, dass er könnte, dass er wollte, dass er im Kopf. Als 14-Jähriger könntest du so denken, ich werde irgendwann König. Aber er sagte, das ist nicht so wichtig. Was am wichtigsten ist, ist, was Gott mir sagte. Wie Gott schon versprochen hat, was Gott in meinem Leben schon gemacht hat. Darauf stehe ich und davon treffe ich meine Entscheidung. Es geht los mit diesem Philister. Und so, was next passiert, ist für uns auch ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, dass wir müssen alles wegwerfen, das unpraktisch, das uns zurückhält. Das müssen wir wegschmeißen. Wenn ich ins Meer springe, mit Mantel und Mütze und Handschuhe und große Stiefel und alles reinspringe, schaffe ich es nicht. Richtig? Und das ist auch hier mit David passiert, Vers 38 bis 39. Manchmal denken wir, die beste Ausrüstung, das macht den größten Unterschied. Aber guck mal, was hier passiert ist. Er gab David seine eigene Rüstung. So, Saul hat das gemacht. Er setzte ihm einen Bronzenhelm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert und versuchte damit zu gehen. Okay. Saul war fast 2 Meter groß, vielleicht ein bisschen größer als 2 Meter. Und David war ein 14-Jähriger. Es ist ein komisches Bild im Kopf, dass er mit großer Brustpanzer und Schwert, das vielleicht den Boden trifft und Helm, das zu groß war, und er musste seitwärts rausgucken und versuchte gegen einen 3 Meter großen Mann zu kämpfen. Aber die beste Ausrüstung, das macht den größten Unterschied. Und das war die Ausrüstung des Königs. Das war das Beste. Nein, David hat gesagt, ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewohnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Die Frage ist nicht, was ist am besten für mich, oder was finde ich cool, oder was finde ich schön. Die Frage ist, was hat Gott schon in uns gemacht? Wie hat er schon uns ausgerüstet? Wir haben den Heiligen Geist. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit dem Heiligen Geist gehen dürfen und alles schaffen, was der Herr will. Wir haben alles, was wir brauchen. Manchmal denken wir, als wir zusammen waren letztes Mal, habe ich gesagt, manchmal denken wir, noch eine Bibelstunde, noch eine Lektion, noch eine Predigt, dann bin ich ein besserer Christ. Manchmal denken wir nicht daran. Nach dem Tod von Jesus haben wir den Heiligen Geist hier möglich. In uns. David hat den Heiligen Geist nicht da drin. Er hört die Stimme Gottes. Er macht, was Gott will. Wir haben etwas mehr, als was David hier hatte. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir Christen sind. Wenn wir bemerken, ich folge Jesus nach. Ich will Jesus nachfolgen. Ich bin sein Kind. Er ist für mich gestorben. Ich will für ihn leben. Kriegen wir ein Hilfe, das Ausruhen von David war? Und das ist die eigene Ausrüstung, das wir brauchen. Alles, das nicht von dem Heiligen Geist ist, sollen wir zur Seite lassen. Es hält uns zurück. Ja, ich kann nicht so gut reden, ich kann nicht so gut beten, ich kann nicht so gut das und das und das, aber der Heilige Geist kann alles. Die Entscheidung wir treffen müssen, Herr, was willst du von mir? Er sagte, ich will, dass du losgehst. Mach was. Ich habe dir schon den Weg gezeigt. Und dann sagen wir, ah, es ist, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Das ist ein Buffet von was wir brauchen. Und wir haben schon alles, was wir brauchen. Es gibt nichts mehr. Das ist alles. Der Heilige Geist ist, was wir brauchen. So, was hat David benutzt? Was hat David benutzt? Vers 39 und 40. Er hat die Ausrüstung zur Seite gelassen. Und Vers 40, dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seinem Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Wie viele Steine? Wie bitte? 5. Wie viele Männer waren hier auf dem Feld? Goliath. Okay, er war so groß wie 2 Männer, aber das heißt Goliath, einer. In 2. Samuel, wie viele von seinen Brüdern waren getötet? 4. Insgesamt Goliath und 4 Brüder, 5. David hat eine große Vision. Das war nicht nur, dass er gegen Goliath kämpfen wollte oder hat so geplant, ich gewinne jetzt. Er hat die Zukunft gesehen. Nicht nur ihn, sondern seine Familie. Sie gehen runter. Weil sie gegen unser Gott kämpfen. Sie haben ihn beleidigt. Sie haben alles so schlecht gemacht. Alle sind. Und das ist fertig. Er hat 5 Steine, Hirtentasche und Schleuder. Und natürlich hat Goliath so reagiert. Aber der dritte Punkt ist, wir sollen auch benutzen, was funktioniert. Ich habe so viele Dinge gesehen in meinem Leben. Ich war 23 Jahre Pastor. Ich bin ausgebildet als Seelsorger, als Evangelisationstrainer. Ich habe alle die besten Dinge gesehen. Du solltest diese 4 Seiten so lernen, dass du ohne Papier die weitergeben, eine Präsentation. Und wenn die Menschen diese Frage stellen, hier sind die Antworten. Wenn die diese Frage stellen, hier sind die Antworten. Und lerne alles, hab das im Kopf und dann bist du bereit. Es war brutal. Oder es gibt das, das, das, das und das. Und wenn du diese Version, diese Version, diese Version, diese Version, wenn du alles das richtig machst, dann kommen Menschen natürlich zu Jesus. Du musst nur diese Dinge machen. Die sind ganz praktisch. Boom. Und dann legen wir unser Wert, legen wir unsere Zukunft, unsere Wünsche darauf und sagen, ja, wenn ich das schaffe, habe ich alles. Wir sehen das in Amerika. Es gibt eine Gemeinde in Kalifornien, es heißt Saddleback. Und der Pastor dort ist ganz bekannt und hat viele gute Dinge gemacht, seine Kultur zu erreichen. Rick Warren, Saddleback Gemeinde, sie haben 5.000 oder 6.000 Mitglieder. Sie haben in einer Garage angefangen mit 15, 20 Menschen und die meisten waren seine Familie. Er hat viele gute Dinge, er hat seine Kultur verstanden, hat das Evangelium ganz klar gemacht und hat Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und dann haben alle die anderen Pastoren in Amerika den Prozess gesehen und dachte, ich will auch eine große Gemeinde haben, dann soll ich genauso machen, was er gemacht hat. Und sie haben versucht, in Städten, wo es 300, 400 Einwohner sind, mega Gemeinden zu bauen, mega Kirchen zu bauen. Und diese Prinzipien, sie gehören nicht zur Kultur. Sie könnten das nicht, Kalifornien ist anders, vertrau mir. Die sind besonders dort. Ich meine, besonders ist ein bisschen komisch, seltsam. So, ja, special. Was funktioniert dort, funktioniert nicht in Texas. Und was funktioniert in Texas, funktioniert vielleicht nicht in New York City. Wir müssen den Herr fragen, Herr, was soll ich tun? Wie kann ich dein Evangelium weitergeben? Und wir haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte, worin wir das Evangelium angenommen. Und können wir das weitergeben und erzählen. Das bedeutet für mich. Und einfach ein Zeugnis teilen. Es funktioniert. Es ist ganz praktisch. Jeder Christ hat ein Zeugnis, hat eine Geschichte. David hat die großen Dinge hinter ihm gelassen und benutzt nur, was funktioniert, sein Schleuder. Und dann gibt es das große Problem für die meisten Menschen, Punkt Nummer 4, hab keine Angst. Es gehört auch mit Punkt 5, die gehen zusammen, lauf zum Kampf. Ein Ding, das ich über die deutsche Kultur genieße, es freut mich daran zu denken, hier in Deutschland planen Menschen Dinge. Sie haben einen großen Plan. Sie denken durch alle die Gelegenheiten, Möglichkeiten, was kann passieren, wenn das passiert, was sollen wir tun, da, da, da. In Amerika ist es nicht so. Oh, das ist eine gute Idee, los. Oh man, wir sollten daran denken, bevor wir losgegangen sind. Und treffen wir Probleme auf dem Weg, aber hier in Deutschland machen wir uns bereit für die mögliche Probleme. Aber manchmal planen wir dann 10 Jahre für die Probleme, die wir nie treffen. Und wir gehen nicht los. Es gibt einen Mittelpunkt zwischen Amerika und Deutschland, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Weisheit hatten und ihr vielleicht ein bisschen mehr los. Wir sind begeistert, wir sind bereit, wir haben was wir brauchen, wir haben die Entscheidung getroffen, los. Aber wir wollen alle die Probleme lösen, wir wollen eine Antwort für alles haben. Und manchmal ist das nicht, dass wir uns vorbereiten wollen, sondern dass wir Angst haben, loszugehen. In Vers 41 sehen wir, dass David hat sich zum Philister genäht und dann in Vers 41, der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran, er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebraunten, gut aussehenden Jungen. Ein Modell, weiß ich nicht. Aber was er gesagt hat, bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er fluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. Vielleicht, wenn ein Mann so 3 Meter groß und so dick und unglaublich und gruselig vor mir steht und sagt, komm, ich gebe dein Fleisch zum Vogel. Vielleicht habe ich auch Angst. Vielleicht. Bin nicht sicher. Bestimmt. Aber worauf ist David gestanden? Wie ist das, dass David so in Vers 35 zurückrufen konnte? David rief zurück. Du trittest mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heers, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Nicht nur siegen, ein Stück weiter. Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Glauben wir das? Glauben wir, dass unser Gott der echte Einzige ist? Oder stehen wir auf einen politischen Standpunkt, wo wir sagen, ja, unser Gott ist unser Weg und andere Wege sind für andere Menschen auch wahr? Weil das keine Wahrheit ist. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt in den Himmel außer durch mich. Das heißt, wir dienen den einzigen Gott. Der einzigen Gott, der die Welt retten kann, der uns gerettet hat. Das ist unser Gott. Vertrauen wir ihm? Stehen wir auf sein Versprechung, sein Verheißung, dass er bei uns ist und nichts gegen uns gewinnt? Stehen wir darauf oder bleiben wir in der Ecke und sagen, hey, ich bin nicht sicher hier, ich habe Angst, die Muslimen sind ganz stark, die Juden, sie haben auch eine lange Geschichte und die Hare Krishna, sie sind voll mit Liebe und wir sollen mehr liebevoll sein und es gibt eine Ausnahme für alles, das wir nicht machen wollen. Wie ist das, dass David zum Kampf laufen konnte? Weil er hat Gott vertraut. Weil er auf seine Verheißung gestanden ist. Vers 48, Vers 47. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Und als der Philister sich auf ihn bewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in sein Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert von des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab, genauso wie er versprochen hat. Was ist dein Kampf heute? Woran sollen wir laufen? Ich glaube, wenn wir über so ein Thema reden, gibt es etwas im Kopf, woran wir denken, ja, das ist mein Schwerpunkt, ich komme nicht klar dort. Jedes Mal, dass ich gegen diese Versuchung oder gegen diese Probleme komme, schaffe ich es nicht. Ist das, weil wir Angst haben? Ist das, weil wir die Versprechung Gottes nicht verstehen oder nicht kennen? Wollen wir in unserer Kraft dagegen gewinnen, siegen? Manchmal bin ich das Problem. Manchmal stehe ich in meinem Weg. Wenn ich zur Seite stehe und sage, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst. Und ich bin hier, ich bin verfügbar. Benutz mich, wie du willst. Egal die Konsequenzen. Sehen wir große Dinge, gewinnen wir, erfahren wir, wie das funktioniert. Als ich Klippenspringen gemacht habe, das erste Mal war das schwerste Mal. Kann man das sagen? Das schwerste Mal? Das zweite Mal war ein bisschen einfacher. Warum? Ich habe es schon einmal gemacht. Das dritte Mal war kein Thema. Ich bin Kopf zuerst. Ja, es war echt cool. So, im Kopfkino spielte es, als ob ein Film war und ein Filmcrew da unten war und hat mich. Ich glaube, es war mehr. Aber im Kopfkino spielt das immer besser. Richtig? Hat Gott einen Plan für Schneeferdingen? Will Gott was hier machen? Hat Gott einen Plan für dich? Ja, unbedingt. Er will große Dinge tun. Er kann große Dinge tun. Du kannst große Dinge in dem Herrn tun. Wir müssen einfach die Entscheidung treffen, ja, okay, Herr, jetzt geht's los. Ich bin bereit, ich mag, was du sagst. Und dann sagt er, ja, wenn du das magst, brauchst du das, das und das nicht. Du brauchst nur mich. Du brauchst nur mich. Okay, dann schmeiße ich alles weg, Herr, und ich gehe nur mit dir. Er sagte, und hier für dieses Problem gibt es einen Vers, gibt es einen Text, gibt es eine Idee, was ich dir gegeben habe. Nicht dein Plan, sondern mein Plan. Sein Plan funktioniert, mein Plan nicht. Und ich sage, okay, Herr, aber wenn ich das mache, kann es schief gehen. Ja, natürlich könnte es, aber hab keine Angst. Geht los. Wenn wir so machen, ist das nicht nur ein Gewinn für uns. Aber als wir am Anfang gelesen haben, die Sohnen und Neffen von David hat sein Vorbild, hat sein Beispiel gesehen. Und statt sagen, oh, das war epic, das war so groß, wir reden darüber, aber oh, niemand könnte das tun, es so groß war. Alle haben es gesehen und dachten, wenn David das schafft, schaffe ich auch. Denk an die Generationen hinter uns. Ihr habt das lange genug geglaubt. Ihr habt so lange mit manche hier, so lange mit Jesus gelebt. Wie war Christentum in Deutschland vor 40 Jahren? Wie waren die Gemeinden? Wie waren die Gemeinden in Deutschland vor 50 Jahren? Stärker? Mehr? Größer? Ein christliches Land? Warum nicht heute? Ich bin der Meinung, weil jede Generation einen Schritt von Gott zurückgenommen hat. Von Angst oder was praktisch ist oder andere Ideen. Aber wir müssen, unbedingt müssen wir zum Kampf laufen. Und gegen diese gigantischen Probleme, gegen diese gigantischen Kulturunterschiede kämpfen. Im Namen des Herrn. Nicht in meinem Namen, nicht in deinem Namen, nicht was, dass ich groß werde oder dass wir, ja, guck mal, was wir geschafft haben. David hat das ganz klar gemacht. Ich mag das nur, weil Gott auf meiner Seite ist. Wenn Gott nicht bei mir war, ja, bestimmt nimmst du meinen Körper, mein Fleisch und wirfst das vor den Vogeln. David sagte, du kommst mit Waffen, du kommst mit, aber ich komme im Namen des Herrn. Und der Herr macht, was ich brauche. Und was ganz für mich lustig, aber ich komme aus der amerikanischen Kultur, vielleicht ein bisschen gruselig. David hat ihn gekauft auch. In Vers 54, David brauchte den Kopf des Philisters nach Jerusalem. Manchmal lesen wir nicht weiter in dieser Geschichte. Und vergiss nicht, sein Kopf war so groß, sein Helm war ein Bogenkugel. Und David hat den Kopf nach Jerusalem genommen. Und hört zu, in dieser Zeit hat Jerusalem nicht zu Israel gehört. Die Philister hatten Kontrolle. Und David hat den Kopf von Goliath genommen und vor dem Tor ist er gestanden und sagte, ihr seid next. Dieser Krieg stoppt hier nicht. Der Herr kommt und nimmt sein Land zurück. Geht weiter. Bis zum wir sagen könnten, wie Paulus in Römerbrief 15 gesagt hat, ich habe das Evangelium überall gepredigt, es gibt keinen Ort mehr, wo das Evangelium gepredigt muss. Geht weiter. Hab keine Angst. Nicht nur einmal ein Sieg, ein Gewinn und dann sagen, ja, geschafft. Jetzt kann ich in Rente. Jetzt stehe ich zur Seite. Die nächste. Nein. David hat den Kopf genommen, die Armee hat gegen die die Philister gekämpft und sind gewonnen, aber David hat den Kopf genommen und ist nach Jerusalem gelaufen mit dem Kopf. Nicht nur heute, aber morgen, übermorgen, übermorgen gewinnen wir. Und nehmen wir es zurück, was von Gott genommen war. Dieses Land, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Kollegen. Der Feind hat viele von uns geklaut. Familie, Freunde, Kultur, Land. Aber heute nicht mehr. Die Herausforderung für uns heute. Können wir eine Entscheidung treffen? Ich mag, was ich muss. Ich mag, was der Herr mir sagt. Und wenn er sagte, das ist unpraktisch, das funktioniert nicht, habe ich die Kraft, diese Dinge zur Seite zu lassen, weil die mich zurückhalten. Und ich benutze, was er mir gibt. Und weil er versprochen hat, dass er bei mir ist, zum Ende der Welt, dann kann ich keine Angst haben und kann ich weitergehen und zum Kampf laufen und nicht stoppen, nie stoppen. Geht weiter, nimmt das zurück. Lass uns beten. Herr, wir sind so, so dankbar für deinen Geist, für deine Gegenwart in unser Leben, dass wir nie allein sind, dass wir nie ohne Kraft, dass wir nie, Herr, weil du uns so liebst und so dich uns kümmerst, haben wir alles, was wir brauchen. Dafür sind wir dankbar. Obwohl wir manchmal vergessen. Vergib uns. Vergib uns für jedes Mal, dass wir vergessen haben. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Knechte. Gib uns eine große Vision. Gib uns so groß eine Vision. Deine Vision. Gib uns Kraft und Macht dafür. Mach das klar, was wir wegschmeißen müssen, was notwendig ist. Wir kennen im Kopf, dass du schon versprochen hast, ja, dass du dabei bist, aber manchmal vergessen wir, manchmal denken wir, ja, okay, der Herr ist dabei, aber er mag nichts und ich schaffe es nicht und so, ich bleibe hier, ich mag nichts, ich habe schon verloren. Aber das ist nicht so. Durch unsere Schwäche bist du stark, magst du, was du willst. Und deswegen ist das wunderbar, dass wir als Menschen mit Problemen, wir machen Fehler, wir sünden. Und trotzdem willst du uns benutzen. Und trotzdem willst du Wunder durch uns tun. Lass uns deine Vision haben. Leg das vor unseren Augen. Wir lieben dich. Wir wollen mehr erfahren. Wir wollen unsere Beziehungen vertiefen. Und manchmal hält uns Angst zurück. Nimm die Angst. Gib uns Kraft. Und hilf uns nicht nur das nächste Kampf zu sehen, aber die Kämpfe, die vor uns sind. Danke dir. Wir gehen heute mit dir, für dich. Und wir beten im mächtigen Namen Jesu. Amen.